herzlich willkommen zum Uncast Episode 138. Wie kann's anders sein? Viva España! Jawohl! Und der Markus ist sogar direkt beim Mobile World Congress gewesen. Und danach gibt's in den News noch was über das neue Google Plus Sign-In und über Guthaben kann gibt's auch was Neues in Europa. Jede Menge andere News. Key Lime Pie könnte auch vielleicht für manche interessant sein. Und in der Community wird nochmal das Sync-Problem genommen und alte Android-Handys, wie kann man die weiterverwenden? Ich lass jetzt gleich mal den Markus zu Wort kommen, denn er war, wie gesagt, schon direkt auf dem Mobile World Congress 2013 in Barcelona und hatte da natürlich Gelegenheit, sich direkt mal die neuesten Goodies anzuschauen, Gadgets und natürlich die neuen Handys, die da herauskommen. Und ich konnte nicht widerstehen, natürlich vor der Sendung schon mal da reinzuhören. Und bin von daher zwar jetzt nicht mehr gespannt. Die Spannung war sehr, sehr groß. Ich kann euch sagen, der Markus hat sehr interessante Sachen zu berichten und deswegen lasse ich ihn jetzt auch gleich mal loslegen. Markus, bitte, von smartphonefan.de. Ja, dann auch von mir willkommen im Uncast. Diese Woche ja eine ganz spezielle Ausgabe, zumindest was meinen Beitrag betrifft. Und zwar ist der Beitrag dieses Mal vom Mobile World Congress in Barcelona. Dieses Mal war ich erstmals auch live auf der Messe. Muss sagen, das ist eigentlich das, was früher mal die Cebit war. Ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren, da haben Nokia, Siemens damals noch als Hersteller und wie sie alle heißen, ihre Neuheiten auf der Cebit in Hannover präsentiert. Heute ist das Ganze eine Woche früher auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Und ich muss sagen, die weite Anreise war zwar ultra stressig, mit morgens um 3 Uhr aufstehen, nachts um 1 dann wieder in Deutschland zurück im Bett. Aber das hat sich definitiv gelohnt. Also wirklich alle großen Hersteller, ich würde mal sagen, außer Apple waren da. Also wirklich alle, von Samsung über Nokia, über Huawei, über ZTE, Sony selbstverständlich, das Xperia Z und auch das Tablet Z hatte ich mal in der Hand, muss ich sagen, sehr, sehr interessant. Aber auch kleinere Hersteller wie Alcatel, hatten wir ja vor kurzem erst einen Beitrag im Uncast bezüglich Alcatel OneTouch, was ja jetzt nur noch eine Marke eines chinesischen Herstellers namens TCL ist. Also ich muss wirklich sagen, sehr, sehr begeisternd, absolut super, macht Laune diese Messe. Ich kann jetzt gar nicht so richtig sagen, was für mich die Highlights waren. Was für mich sehr spannend war, zum ersten Mal das HTC One live erleben. Das ist ja nun wirklich, ich sag mal, momentan das State-of-the-Art Android-Smartphone, das HTC One, das ab Anfang Mitte nächster Woche ja bei O2 schon ausgeliefert werden soll und bei allen anderen dann so ab Mitte März folgt. Wie lange das natürlich das State-of-the-Art-Gerät bleibt, das muss man abwarten, denn am 14. März wird hier auch Samsung mit dem Galaxy S4 kontern. HTC One kommt für mich persönlich nicht in Frage, weil ich wirklich bezüglich Updates bei HTC in letzter Zeit schlechtere Erfahrungen gemacht habe als früher. Also früher war HTC eigentlich wirklich der Anbieter, der sehr vorbildlich war, wenn es um Software-Updates ging in letzter Zeit. Also ich habe immer noch Ice Cream Sandwich auf dem HTC One XL und da muss ich ehrlich sagen, sorry Leute, so geht das nicht. Ja, woran auch immer es liegt, es ist mir persönlich als Nutzer völlig egal, aber so nicht. Und da muss ich sagen, Samsung war früher, also das erste Galaxy, hat ja auch ewig keine Updates bekommen. Ich glaube, das ist sogar auf 1.6 oder 1.5 oder so stehen geblieben. Aber seit Galaxy S ist es ja deutlich besser. Wenn ich sehe, dass das Galaxy S2 jetzt ja sogar noch 4.2.2 bekommen soll, da muss ich sagen, Hut ab. Also das macht wirklich Spaß, das macht wirklich Laune. Mein Galaxy S3 LTE, das ich seit einigen Tagen besitze, hat auch die 4.1.2 mindestens schon drauf. Und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass da die 4.2.2 kommt und wahrscheinlich auch eine höhere Version ist eigentlich nicht schlecht. Ja, Samsung ist dann auch schon eines der nächsten Highlights vom Mobile World Congress. Das Samsung Galaxy Grand hatte ich dort nämlich mal in der Hand. Das ist ein Dual-SIM-Handy, das auch ein Dual-SIM, Dual-Core-Prozessor hat und ein 5 Zoll großes Display. Allerdings, und das ist ein bisschen schade, mit 800x480 Pixel. Das heißt, ein schönes, großes Display und eigentlich viel zu wenig Pixel. Das ist natürlich eigentlich No-Go, muss ich sagen. Andererseits kann man sich bei Samsung halt eben einigermaßen sicher sein, die nächste Zeit noch Updates zu bekommen. Da würde ich von den anderen Dual-SIM-Anbietern wie SIM Valley oder auch Alcatel zum Beispiel, würde ich ja jetzt nicht unbedingt von ausgehen, dass da jetzt unbedingt viel kommt. Also zumindest in der Vergangenheit war es ja auch so, dass da nichts kam. Währenddessen das Galaxy Grand, denke ich mal, wird dann sicherlich auch ein Update bekommen. LG ebenfalls mit mehreren Dual-SIM-Handys, also die L-Serie, L3, L5, L7 ist ja neu aufgelegt worden. Zweite Generation, und die gibt's auch als Dual-SIM-Version, muss ich sagen. Das ist natürlich fein. Und Alcatel OneTouch zeigt sogar ein Quad-Core-Handy mit Dual-SIM-Funktion. Da muss ich sagen, zumindest von der Technik her, wirklich eine feine Sache. Denn damit läuft dann auch wirklich so ziemlich alles. Da könnte man sich wirklich für begeistern, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich habe eben Bedenken bezüglich Software-Updates. Jelly Bean ist schon drauf. Aber ob da jemals 4.2 oder ganz und gar 5 dann irgendwann kommt, das wage ich dann doch zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Also insofern würde ich da eher die Hände wegnehmen davon. Was mir als Tablet gut gefallen hat, ist das Samsung Xperia Tablet Z oder nur Tablet Z heißt's. Also praktisch das Tablet-Pendant zum Xperia Z, zum Smartphone. Ein 10,1 Zoll Gerät, das hatte ich aber in Barcelona in der Hand. Und dieses Gerät macht wirklich was her. Es ist nämlich nicht mal knapp 7 Millimeter dick. Das ist das eine. Knapp 7 Millimeter dick. Und das andere ist, es ist leicht. Das Ding wiegt 495 Gramm. Und das trotz 10 Zoll Display. Da können sich die anderen Anbieter von ähnlich großen Tablets noch eine Scheibe abschneiden. Ich muss sagen, Formfaktor und Gewicht absolut überzeugend. Ob man jetzt ein 10 Zoll Tablet braucht, das ist wieder eine ganz andere Frage, weil ich bin nach wie vor der Ansicht, wenn ich ein 10 Zoll Tablet habe, kann ich auch ein Netbook oder Notebook oder Ultrabook oder MacBook nehmen. Da brauche ich kein Tablet für. Ja, Tablet ist für mich ideal so als 7, 8 Zoll Gerät. Und da hatten wir ja auch eine Neuheit auf dem Mobile World Congress, nämlich das Samsung Galaxy Note 8.0. Wobei ich ehrlich sagen muss, dieses Gerät gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Also so begeistert ich auch von den Samsung Smartphones bin, Klammer auf, in dem Moment, wo man einen anderen Launcher installiert, Klammer zu, so wenig gefallen mir die Tablets von der Firma. Also zum einen gefallen mir die ganzen Tablet-Launcher nicht so richtig wirklich, muss ich ehrlich sagen. Also irgendwie, ich weiß es nicht. Also gefällt mir nicht, was es da so gibt. Das andere ist, dass dieses Samsung Galaxy Note 8.0 einen ziemlich breiten Rand hat. Ja, also da muss ich ehrlich sagen, da gefällt mir die aktuelle Ware aus dem Obstgeschäft besser, abgesehen von der Displayauflösung, also iPad Mini, wo also wirklich das Display fast bis zum Gehäuserand geht. Das finde ich gut. Ja, dann ist das Gerät nicht unnötig größer. Der Formfaktor ist super, das Gerät ist ultraleicht. Ja, gute Displayauflösung. Die ist beim Samsung natürlich deutlich besser als beim iPad Mini, das ja leider keine sehr hohe Auflösung hat. Aber ansonsten, das Galaxy Note 8.0 würde ich mir nie im Leben kaufen, weil es ist einfach mit dem breiten Displayrand ist es einfach nicht optimal. Schade natürlich, dass Samsung das Galaxy S4 nicht mit auf der Messe hatte, sondern erst im Rahmen eines eigenen Events am 14. März vorstellt. Also in dem Moment, wo die ersten Exemplare des HTC One ausgeliefert werden, wird das Galaxy S4 erst vorgestellt und wann es dann auf den Markt kommt, weiß man natürlich nicht. Kann April, Mai werden, schätze ich mal. Es sei denn, die legen mal so einen Countdown hin, wie man es von Apple kennt, in den letzten Jahren kaum vorgestellt, eine Woche später schon auf dem Markt. Könnte natürlich theoretisch auch möglich sein, muss man einfach abwarten. Also Highlight aus Android-Sicht muss ich sagen, auf der Messe ganz klar als Smartphone das HTC One. Was für mich wirklich an dem Gerät super ist, ist die hochwertige Verarbeitung, Metallgehäuse. Bin ich mal gespannt, wie es vom Empfang her dann ist, aber rein vom Material her, von der Verarbeitung her, das ist wirklich ein ordentliches Stück Technik, was man da in die Hand bekommt. Das ist wirklich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mir auch gut gefällt, das konnte man aufgrund des Lärmpegels auf der Messe natürlich nicht richtig testen, ist der Stereo-Lautsprecher, der eingebaut ist. Ich bin ja, wie gesagt, jemand, der Podcasts halt morgens vom Wachwerden übers Bad und den Frühstückstisch bis ins Büro hört. Und da sind eben Headsets mehr als unpraktisch, eigentlich nicht zu gebrauchen. Insofern suche ich eigentlich immer Geräte, die einen möglichst guten Lautsprecher haben. Und das soll ja beim HTC One definitiv der Fall sein, sogar Stereo. Gut, inwieweit man jetzt bei so einem kleinen Gerät einen Stereo-Effekt hat, das muss man natürlich abwarten, das ist auch klar. Aber das Gerät liegt gut in der Hand, hat ein hammergutes Display. Das Betriebssystem läuft absolut schnell, wirklich super, kann man wirklich nichts sagen, ist klasse. Wenn es nur nicht dieses unsägliche Sense 5.0 hätte. Was natürlich was ist, was HTC gerade vermarkten will, mit dieser eigenen Oberfläche. Mir persönlich gefällt es nicht, wahrscheinlich geht es vielen, vielen anderen Kunden anders. Ich bin mal gespannt, ob HTC es schafft, mit diesem Gerät wieder aus der Talsohle rauszukommen, denn die Verkaufszahlen die letzten ein, zwei Jahre, die waren ja nicht mehr so richtig doll. Da ist ja HTC von Samsung durchaus mehr als deutlich überholt worden. Also insofern zu wünschen wäre es dem Hersteller, schön wäre, wenn man diesen Sense-Quatsch abschalten könnte, muss ich ehrlich sagen. Gut, anderer Launcher drauf und dann wird die Sache gegessen sein, keine Frage. Und es wird sicherlich auch Kunden geben, denen das super gut gefällt. Was schade ist, Android 4.1.2, nicht 4.2X, sage ich jetzt mal. Aber ich denke mal, das wird sicherlich nachgereicht. Wobei, wie gesagt, mit HTC und Software-Updates habe ich die letzten ein, zwei Jahre jetzt nicht mehr so die besten Erfahrungen gemacht. Früher lief das doch mal deutlich besser, finde ich. Das war das Highlight für mich bezüglich Android-Smartphones, Android-Tablets. Ich habe es bereits erwähnt, das Sony-Tablet Z, das sogar wassergeschützt ist. Das heißt, die haben sogar vorgeführt auf dem Messestand, das Ding kann man in Wasser tauchen, läuft hinterher nach wie vor einwandfrei. Da ist natürlich das Betriebssystem auch megamäßig vergewaltigt worden, sehr stark angepasst, muss man sagen. Also das ist natürlich wieder der Nachteil bei diesem Gerät. Aber gut, da kann man sich ja mit irgendwelchen Launchern etc. pp. Kann man sich ja ohne weiteres helfen. Das kriegt man ja hin. Aber wenn schon ein 10-Zoll-Tablet, dann wenigstens leicht und dünn, so dass man es auch mal in der Hand halten kann, ohne dass man irgendwann Muskelkater bekommt. Und da muss ich sagen, das hat mir vom Formfaktor her wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sony Tablet Z. Ja, im Dual-SIM-Bereich bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich da als Highlight nehmen soll. Entweder Samsung Galaxy Grand, wenn man einen renommierten Hersteller nehmen möchte, oder eben Alcatel OneTouch, das ja ein Gerät mit Quad-Core-Prozessor, mit HD-Display etc. pp. Vorgestellt hat, aber Alcatel OneTouch ist eben, sind wir ganz ehrlich, No-Name-Anbieter und insofern ist das natürlich so eine Sache. Weiterer Tablet-Anbieter ist HP. Nicht mehr mit WebOS, sondern jetzt mit Android. Jelly Bean ist drauf. Und das Ding soll für 149 Euro ab April in den Handel kommen. Ist ein Billiggerät. Ungefähr, ich sag mal, ein Konkurrent zum Acer Iconia B1 zum Beispiel. Das ist aber dann nochmal etwas günstiger mit 119 Euro. Man kann nicht großartig sagen, dass das HP besser ist, aber auch nicht schlechter. Es ist einfach teurer. Und da muss ich ehrlich sagen, dann habe ich ja nur noch 50 Euro Abstand zum Nexus 7. Und da ist dann wahrscheinlich Nexus 7 doch eher die bessere Wahl. Das fand ich ganz spannend. Abseits von Android spannend fand ich Firefox OS. Die haben auf der Messe jetzt die ersten Geräte gezeigt. Nicht nur Dummies, nicht nur Theorie, sondern wirklich Geräte. Das könnte im Billigsegment, so bis 100 Euro, könnte das eine Konkurrenz zu Android auch werden. Wobei ich sagen muss, im Moment ist das eben von den Möglichkeiten her noch sehr eingeschränkt. Aber es sind natürlich auch wirklich preiswerte Geräte für Schwellenländer, für osteuropäische Staaten, dann ansonsten Asien, Afrika, Lateinamerika. Von daher ist es eigentlich klar, dass das keine High-End-Geräte sind, die mit einem HTC One oder einem Samsung Galaxy S4 konkurrieren können. Ja, dann hatte ich noch einen komischen Effekt in Barcelona bezüglich Roaming. Ich hatte eine spanische Vodafone-Karte dabei für den mobilen Internetzugang. Hatte die im HTC Velocity 4G. Das, wir erinnern uns, ein Jahr zurück war das erste LTE-Smartphone in Deutschland von HTC und Vodafone im Februar vergangenen Jahres eingeführt. Und dieses Gerät, war auch schon vorkonfiguriert für den spanischen Vodafone APN. Ich musste also nichts konfigurieren, lief einwandfrei, aber lief nur am Smartphone einwandfrei. Das Ding wollte, um zu verplatzen, nicht tethern. Ich dachte erst, es liegt am Gerät. Aber als ich in Deutschland dann wieder beliebige deutsche SIM-Karten eingelegt habe, also bewusst auch mal O2 und nicht Vodafone, läuft einwandfrei. Das Gerät baut einen Hotspot auf. Es kann sich aber kein anderes Gerät einbuchen. Ich habe es versucht mit einem Samsung Galaxy S3. Ich habe es versucht mit dem Notebook. Ich habe es versucht auch mal mit der Apfelkonkurrenz. Geht auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, was diese spanische SIM-Karte mit diesem HTC Velocity 4G anstellt. Ich konnte definitiv nicht tethern. USB-Tethering ging, aber immer nur für wenige Minuten. Dann brach es zusammen. Das Ende vom Lied ist, ich habe die Karte in Surfstick gesteckt und das lief einwandfrei. Aber das war nicht das, was ich eigentlich wollte. Aber gut, immerhin hat es so dann auf dem Weg funktioniert und dann war es ja im Endeffekt auch okay. Ja, Mobile World Congress 2013, es war eine sehr, sehr stressige Aktion für mich, aber ich muss sagen, es war auch sehr, sehr spannend, es war wirklich sehr, sehr interessant und insofern, es hat sich definitiv gelohnt und ich hoffe mal nächstes Jahr in Barcelona wieder dabei zu sein. Sollte es in dieser Woche von der CeBIT irgendwelche spannenden mobilfunktechnischen Neuigkeiten geben, würde ich mich auch in der nächsten Woche nochmal im Antcast melden. Danach bin ich bis Ostern im Urlaub und ab April hören wir uns spätestens in aller Frische wieder. Dann gebe ich zurück zum Rio und wünsche euch weiterhin viel Spaß hier im Antcast. Super, vielen Dank, Markus, für den Bericht. Und in der Tat ist es ja faszinierend, was für eine Fülle von Anbietern dort sind und dass die eigentlich alle mehr oder minder, ja, vielleicht bis auf Nokia und BlackBerry natürlich, hier auf Android bauen. Ja. Und es gab da allerdings noch ein paar Querelen bei Andy Rubin, wie ich gelesen habe, auf dem Mobile World Congress. Ich ziehe das einfach mal vor. Ich habe das hier ganz am Ende stehen, weil es noch relativ aktuell ist. Das dürftest du noch gar nicht mitbekommen haben, als du den Bericht hier gemacht hast. Und zwar Andy Rubin warnt Samsung, die Oberhand über Android zu übernehmen. Das ist nämlich eine Gefahr, die da durchaus besteht. Samsung ist mit Abstand der dominierende Android-Anbieter, hat natürlich auch noch Windows beispielsweise im Sortiment. Tizen läuft da auch noch so ein bisschen nebenher. Und die Gefahr besteht einfach, dass eben Samsung gleichgesetzt wird mit Android, ja. Und das, da tut Apple auch, da tut Google auch gut daran, das zu verhindern. Schon haben wir am Schluss so eine Situation wie eben bei Apple. Das iPhone ist Apple, Android ist Samsung. Nein, ja nicht. Ja. HTC, gut, das Problem, das auch der Markus angesprochen hat, ich finde immer noch das furchtbare HTC Sense und zusätzlich eben diese Update-Politik, die eben bisher HTC den Anschluss an Samsung verweigert haben. Das hat sich ganz knallhart in den Verkaufszahlen niedergeschlagen. Und vielleicht wäre es für HTC mal an der Zeit, da diese beiden Probleme anzugehen und zumindest mehr Auswahl anzubieten. Ja, wir hatten das Thema ja schon des Öfteren, deswegen möchte ich da jetzt gar nicht weiter drauf rumreiten auf dem HTC Sense. Ist halt Geschmackssache. Der Samsung Launcher finde ich natürlich auch nicht ganz so toll, aber anscheinend tun sich da mehr Menschen mit arrangieren mit diesem System. Aber gut, das Problem, wo eben jetzt Andy Rubin hier ganz klar sieht, ist, dass Android weiter in den Hintergrund rückt und Samsung quasi dann als das eigentliche Android wahrgenommen wird. Und wenn Samsung dann irgendwann mal beschließen sollte, vom Android-Zug runterzuspringen, was natürlich immer mal passieren kann. Ja, es wäre auch nicht weiter schlimm, sage ich mal so, wenn es noch weiter Android-Geräte anbieten und jetzt dann zum Beispiel Windows 8, ja, furchtbar, als Hauptsystem benutzen würden, ja, das kann ja passieren, oder ihr eigenes Open-Source-System, Tizen beispielsweise, das ist das gute Recht von Samsung, nur dann hat Android ein Problem, weil das ist das, was ich auch schon in der Vergangenheit gesagt habe, Android ist als Marke kaum existent, stattdessen kennen die Leute Samsung, HTC, Motorola und ja, Android, oh, du hast ein neues Android-Handy. Nö, ich habe ein neues Samsung-Handy. Ja, da ist Android drauf. Ach so, ah ja, okay, gut. Ja, schön. Und das ist eben eine Sache, da muss Google ganz, ganz stark aufpassen. Aber ich würde sagen, das hat sich Google auch teilweise selbst zuzuschreiben, es muss einfach mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden. Ja. Das heißt, Google muss Werbung machen. TV, Radio, überall muss ein Android-Roboter drauf sein. Ich meine, in letzter Zeit ist es schon besser geworden, ja, mit diesen Logos beispielsweise, die da bei den verschiedenen Diensten da zu sehen sind, ja, Download from Play Store und so, das ist schon mal gut, aber auch da sieht man ja Download from Play Store, aber man sieht nicht Download from Android Store oder sowas, ja. Da muss dringend was gemacht werden. Android muss als Marke auch etabliert werden, muss als System wahrgenommen werden, sonst besteht natürlich immer die Gefahr. Ja. Und ja, also ich meine, dass da Andrew Rubin da, immer ein Chefentwickler, ja, bei Android, also bei Google für Android, und da kann man es natürlich schon verstehen. Ja. Weil so 40% Android-Anteil, ja, eine Firma, ja, dann wird man unruhig. Die haben da schon eine gewisse Macht. Ich sag nur, das mit diesem blöden Menü-Button, ja, mit diesen nicht standardmäßigen Buttons, es gibt keine Hardware-Buttons mehr. Das wird bei den neuen Android-Versionen eben über die Software gelöst. Stattdessen verbaut hier Samsung entgegen den Guidelines immer noch den Mist. Und deswegen muss man da aufpassen, dass das nicht auswässert, weil man hat jetzt schon gesehen, dass die Entwickler sich dann daran orientieren, ja, okay, Samsung ist die Marke mit den meisten Anteilen an Android-Geräten, dann machen wir es so, wie Samsung macht, nicht wie Google es macht. Ja, entgegen den Google-Empfehlungen lieber an Samsung halten. Das ist dann bedenklich. Sehr bedenklich. Und deswegen muss auch Google seine eigenen Geräte, Nexus-Reihe beispielsweise, viel stärker pushen und das in Szene setzen mit Android. Ja. Damit die Leute, sollen sie von mir aus denken, wenn sie ein Samsung-Handy haben, sie haben kein Android, das ist egal. Ja. Aber es muss klar sein, dass Android Nexus ist. Ja. Und da muss auch noch was getan werden. Und dann kann Nexus eben, oder die Nexus-Reihe noch stärker etabliert werden, noch stärker gepusht werden von Google mit Werbung und allem möglichen. Markt haben sie ja genug eigentlich. Und dann können wir da weitersehen. Ansonsten wird es eben kritisch. So. Dann nächstes Thema. Google Plus Sign-In. Neu freigeschaltet. Ich habe in der Reviews von sich schon mal ein bisschen was drüber erzählt. Neu freigeschaltet worden. Ist ab sofort schon verfügbar, ja. Also wenn ihr den Podcast hört, da gibt's sogar schon ein paar Tage lang. Oder einige Apps benutzen das auch schon, beispielsweise TuneIn. Was ist Google Plus Sign-In? Das ist ähnlich wie zu Twitter Sign-In oder Facebook Sign-In, wo man eben sich auf verschiedenen Webseiten oder Apps anmelden kann, indem man seinen Facebook-Account oder seinen Twitter-Account eben benutzt dafür, ja. Und das geht jetzt auch mit einem speziellen Google Plus Account. Bisher war zwar ein Einwählen sozusagen auch möglich mit diesem Google Login, das kam aber nicht besonders gut an. Und dieses Google Plus Sign-In hat einen ganz großen Vorteil, nämlich man kann als App-Entwickler dann auch einen Schreibzugriff erlangen auf Google Plus, so dass es beispielsweise jetzt für TuneIn möglich ist, dass man selbst dann kann, okay, share, teilen, was von Sender man gerade hört, und das erscheint dann im Google Plus Feed. Das ist ein Feature, was ich bei Google Plus schon sehr, sehr stark vermisst habe. Die ganzen Apps, wie zum Beispiel Miso, die leben ja davon, dass man eincheckt, beispielsweise, ja, ich gucke jetzt den Film, ja, und kann das aber auch mitteilen. Ja. Wenn man das nicht mitteilen kann, dann braucht man das auch nicht zu machen. Ja. Ganz einfach. Und deswegen hier jetzt bei Google Plus auch die Möglichkeit, es wird eben stärker den Entwicklern die Möglichkeit geboten, sich da im Google Plus einzuklinken sozusagen. Für den Anwender hat es einen Vorteil, dass er eben die ganzen Websites und Apps, die eben den Google Plus Login verwenden, dass die dann eben ein sicheres, recht sicheres Login-System haben, bei dem sie auch festlegen können, was zum Beispiel möglich ist und zum Beispiel in welche Kreise gepostet werden kann, falls die App das machen will, ja, oder die Webseite. Das ist dann einzustellen. Da gibt's einen Dialog dazu. Während das ja beim alten Google Login Service eben so nicht einfach war, da konnte man einfach nur Zugang gewähren und fertig. Man konnte nicht den Zugang nochmal genau spezifizieren. Das geht bei einem Google Plus Sign-In jetzt richtig gut. Also da gibt's für beide Seiten ein toller Vorteil und ich hoffe, dass das dann eben auch stark genutzt wird bei den Apps, um eben auf Google Plus was zu posten. Und da ist die Frage, ist das jetzt eine Hintertür für so eine Write API? Wir wissen ja, Google sträubt sich bei Google Plus, die Write API freizugeben. Das ist ein heiß diskutiertes Thema. Die eine Fraktion sagt, gut, solange eben Google Plus das nicht ermöglicht, ist für mich uninteressant. Ich poste nicht auf 5 verschiedenen Social Networks und in meinem Blog. Ich poste in meinem Blog und dann muss das automatisiert verteilt werden auf die verschiedenen Social Networks und basta. Ja. Kann ich absolut verstehen, vor allem wenn man von unterwegs her bloggt. Ist unmöglich, dass man da eben nochmal zusätzliche Arbeitsschritt macht mit dem Sharing und so. Das geht nicht. Ja. Und die andere Fraktion sagt, tja, wenn das möglich ist, dann posten die Leute doch sowieso nur ihren Twitter-Müll direkt auf Google Plus und dann ist Google Plus nur noch ein Abladeplatz für die Tweets und Facebook-Einträge, ja, sozusagen als Spiegel oder sowas. Ne? Gut, da gibt's wie gesagt Pro und Contra, aber das ist halt nun mal so. Ich meine, wo wäre Twitter, wenn das mit Twitter zum Beispiel nicht ginge? Gar nichts, die wären überhaupt nichts. Ja? Facebook genauso. Die leben davon, dass automatisiert etwas veröffentlicht werden kann. Ja? Dann können auch große Redaktionen beispielsweise, ohne zusätzlichen Mann abstellen zu müssen, ja, oder eine Frau natürlich, ja, die dann eben twittert oder Google Plus Nachrichten schreibt, das gibt's ja nicht, ja. Und dann fragen sich dann halt auch die Firmen, okay, da muss ich jetzt Arbeitskraft verwenden, das kostet Zeit, lohnt sich das dann dort zu posten? Naja, auf Twitter und auf Facebook geht's automatisch, ja, dann lassen wir das nochmal mit Google Plus, ja. Also das heißt, wenn eben das möglich wäre, dann würde sich das auch so anfühlen, wie eben bei Twitter und bei Facebook, dass eben viel mehr los ist. Es ist eigentlich auf Google Plus mehr los, ja, von normaler Konversation, sage ich mal. Aber für die Leute von außen sieht das eben so aus, ja, als ob da auf diesen anderen Diensten wie Twitter und Facebook halt viel mehr los ist. Ja, ja klar, weil eben alle möglichen Apps und Feeds und so weiter eben da reingeführt werden. Und ich sage immer, ja gut, wer einen Feed oder einen automatisierten Account oder sagen wir auch mal, wenn einer seine Tweets da reinstellt, wenn er das nicht haben will, ja, dann braucht er den nicht zu followen. Und gerade bei Google Plus einzugreifen. Und gerade bei Google Plus gibt es ja die Möglichkeit, verschiedene Kontakte, Leute in beliebig viele Kreise zu stecken, ja, und dann zu sagen, okay, der Kreis von denen sollen nur die Nachrichten kommen, die wirklich von Google ganz wichtig eingestuft werden. Von dem anderen Kreis, zum Beispiel von der Familie, soll alles reinkommen, egal wie blöd es ist. Und das kann man doch selbst einordnen. Ja. Und wie gesagt, wenn man am Schluss gar das definitiv nicht sehen will, ja, was, der tut nur seine Tweets hier spiegeln, das will ich nicht, ja, dann kann man eben sagen, man muss den ja gar nicht eingreifen. Einfach nicht eingreifen und schon geht das. Ja. Und notfalls, wenn die Bekannten von einem selbst, die man eingekreist hat, jemand einen Tweet zum Beispiel gut findet und den dann weiter shared, dann ja, würde ich mir mal Gedanken machen, warum das so ist. Oder man blockt einfach zum Beispiel, wenn man nicht haben will, dass es jetzt einfach so auf im Feed auftaucht, blockt man den anderen. Ja, und dann ist Ruhe. Ja. Die Leute machen halt gerade so, als ob das sie gezwungen wären, diese Leute einzukreisen, die Sachen sagen, was die Leute nicht wollen. Ja, und so. Ich verstehe das nicht ganz, aber bitte. Deswegen ist es eben jetzt hier wohl eine Hintertür, dass genau das passieren kann. Und ich persönlich freue mich darauf, wenn ich hier eine App habe oder eine Website, die das eben dann auch nutzt. Und hoffentlich macht meine Lieblings-App Miso, GoMiso, das bald mit diesem Google Plus Login, weil ich kann bisher nur ja das Sharen, was ich gucke, auf Facebook und Twitter, und das eigentlich fast schon egal. Guthabenkarten für den Play Store. Das gibt's jetzt bald, aller Wahrscheinlichkeit nach, auch in Großbritannien. So sieht das aus. Hat ja lang gedauert. Noch sind sie nicht draußen, ja. Noch sind sie nicht draußen. Also noch ist es nicht 100% sicher, aber fast sicher, ja. Und man schätzt, dass es dann 10 Pfund, 25 Pfund und 50 Pfund werden. Und die sollen eben demnächst herauskommen. Das bringt wieder die Hoffnung für den Rest von Europa, dass die irgendwann mal bei uns endlich rauskommen. Lang erwartet, dass man endlich ohne Kreditkarte, die zum Beispiel in einem Geschäft kaufen kann oder in einem Online-Store, die eben auch andere Bezahlmethoden benutzen, wie zum Beispiel Bankeinzug oder Überweisung. Ja. Und das wird Google dem Play Store auf jeden Fall gut tun, ja, weil dann mehr Leute überhaupt mal kaufen können, ja, und wollen, ja, weil eben aus den verschiedensten Gründen die Leute entweder keine Kreditkarte haben oder eben diese Kreditkarte keinesfalls irgendwo eingeben wollen. Ja, sowas gibt es noch in Deutschland. Ich kenne sogar noch Leute, die machen kein Homebanking, weil sie Angst haben, ne? Und dann laufen sie mit dem Bargeld in der Stadt rum mit 500, 600 € und denken, das wäre sicherer. Hui. Egal, ich weiche schon wieder ab vom Thema. Also die Google Play Cards, man könnte erwarten, wenn die in Großbritannien rauskommen, dass es nicht mehr lange dauert, bis die auch zu uns kommen. Und viele warten da eben schon sehnlichst drauf. Interessanter Beitrag habe ich gelesen in der Android-Community. Und zwar, und damit meine ich die Seite androidcommunity.com. Und zwar über diese neuen Phablets oder Phonepads, wie Asus die selbst nennt, war sehr stark vertreten auf dem World Mobile Congress, mit zum Beispiel, ja gut, das 5,5 Zoll Samsung Galaxy Note ist als Phablet da eigentlich noch recht human, ja. Lustiger wird es dann, wenn eben ein 7,7 Zoll Tablet rauskommt, dass man sich ans Ohr halten kann, ja. So hat es zum Beispiel ja, Samsung natürlich gemacht mit einem 8 Zoll Tablet, mit eben vollständiger Telefonunterstützung. Und nun wird auch Asus eben eins bringen, in 7 Zoll Größe, dass man sich schön ans Ohr halten kann, ja. Ist natürlich die Frage, ja, Phonepad nennt sich das, und es ist natürlich die Frage, wo ist da die Grenze, wo ist es nicht mehr sinnvoll, ne? Also ich finde eigentlich, als Telefon ein 7-Zoll-Tablet zu benutzen, problemlos, aus dem einfachen Grund, weil ich es mit Headset benutzen würde. Also wenn ich ein 7-Zoll-Tablet habe, brauche ich eigentlich kein Telefon mehr. Ja. Sofern der natürlich eine Unterstützung hat für eben UMTS oder LTE. Ja, also da ist es ganz einfach kein Problem. Nur wenn dann eben ja, Möglichkeit eingebaut wird, das ans Ohr zu halten, fragt man sich natürlich, was für einen Eindruck das dann ergibt. Ich meine, das kann es einem auch egal sein. In der Zeit, wo ich auch mit einer Google-Brille rumlaufen würde, ist das vielleicht gar nicht mal so schlimm. Aber dennoch ist es halt die Frage, wo ist es noch sinnvoll? Das eigentliche Thema, wo ich, das eigentliche Problem, wo ich sehe, ist, dass alles, was über 5 Zoll geht, ja, habe ich Probleme, das richtig einzustecken. Und das ist eigentlich bei mir der Hauptgrund. Ich halte mir, wenn es sein muss, auch ein 10 Zoll Tablet ans Ohr. Das interessiert mich noch nicht, was die Leute denken, ja. Wenn einer dumm guckt, dann drehe ich mal das Teil um und dann kann er vielleicht mal ein schönes Hintergrundbild sehen mit der Mikrowellenzone drauf. Ja, dann verschlägt es ihm die Sprache. Aber sonst ist mir das egal. Nur das Transportieren muss ja auch noch funktionieren. Ja. Klar, es gibt Möglichkeiten, man könnte zum Beispiel sein Tablet, während man unterwegs ist, in der Tasche lassen, beispielsweise. Also ich meine, in einem Rucksack oder in einer Anhängetasche, ja. Und könnte dann eben über Bluetooth-Headset zum Beispiel telefonieren, Gespräche annehmen und so weiter. Gut, außer dass der Akku dann relativ schnell leer ist, hat man eben das Problem, dass man zwar annehmen kann, aber mit dem Wählen sieht es noch nicht ganz so gut aus, ja. Die andere Geschichte ist natürlich, wenn man sich hier so eine riesen Tasche an den Gürtel pflastert, ja, aber das ist dann etwas, was ich selbst nicht machen würde, nicht beim Aussehen, sondern einfach wegen Tragekomfort. Es gibt eben nicht immer die Situation, wo ich gern hier als Bauarbeiter mit den Werkzeugen daneben dran rumlaufen möchte. Ja, in dem Fall dann eben das Werkzeug, das Tablet, das in einer riesen Bauarbeitertasche drin ist, das so am Gürtel baumelt. Ne? Mag ich nicht in jeder Situation. Ich stelle mir mal vor, ich gehe irgendwo essen, ja. Schönes Michelin-Stern-Restaurant und hock mich da rein und hab so eine riesen Bauarbeitertasche mit meinem Tablet am Gürtel hängen. Das ist also im Silicon Valley geht das bestimmt ohne Probleme. Das wird bestimmt öfters auftauchen dort. Aber naja, ich weiß nicht, hier könnte es vielleicht sogar noch Probleme geben mit der Kleiderordnung. Ich weiß nicht genau. Es gibt ja sogar Etablissements, wo man eine Krawatte oder eine Fliege anziehen muss. Nicht, dass ich damals, nicht, dass ich da jemals hingehen würde. Ne? Also nicht falsch verstehen. Aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Und also Sinn oder Unsinn von diesen Dingen, gut. Man muss sie ja auch nicht kaufen. Ich glaube, das ist auch das ganze Resümee da dran, wenn man sich da verschaukelt fühlt mit einem 7 Zoll Phonepad, das Asus rausbringt, dann muss man es halt unbedingt kaufen, ja. Ob es dann Käufer findet, das wird man dann sehen, wenn es eine Zeit lang auf dem Markt ist, wie das ankommt. Und ja, hat mich aber daran auch erinnert, dass mein 7 Zoll Galaxy Tab, mein betagtes mittlerweile, dass das auch eine voll funktionsfähige Telefonschnittstelle hat. Mit dem kann man ganz normal richtig telefonieren. Und von daher habe ich mir nämlich auch überlegt, eigentlich braucht man ja gar kein Telefon mehr, wenn man ein vernünftiges Tablet hat mit LTE und oder UMTS und schon ja, hat man ein Gerät weniger rumzuschleppen. Und das könnte ja dann auch wieder sogar von Vorteil sein. Googles CFO hat die Zeichen der Zeit erkannt und gesagt, dass Motorola nicht innovativ genug sei. Sie haben keine Geräte mit Wow-Effekt und daran muss gearbeitet werden. Auf dem Mobile World Congress, ich stolper schon wieder bei diesen Namen, hat ja der Andy Rubin auch sich da sehr zurückhaltend geäußert und wörtlich quasi gesagt, dass es eben dabei bleibt, dass die Nexus-Geräte eben ausgeschrieben werden und dass sich Motorola, wenn sie ein Aushängeschild, ein Flaggschiff eben für Google machen wollen als Nexus-Gerät, dann genau dieselben Anforderungen und Tests überstehen müssen, die eben auch alle anderen einhalten müssen. Und das hört sich nicht gut an für dieses X-Phone, ja, das da gerüchteweise geben soll. Schließt es aber natürlich nicht aus. Denn das, was dieser Google CFO sagt, ja, das ist natürlich Patrick Pichette, heißt er übrigens. Das ist der Google Chief Financial Officer. Und er ist auch gleich Senior Vice President. Und das hört sich ja dann eher wieder an, als ob Motorola da durchaus dran ist. Ja, 18 Monate, sagen die, ist die Produktpipeline lang. Das heißt, wie ich ja schon gesagt habe, nach der Übernahme von Motorola haben einige erwartet, ja, jetzt kommt ein geniales Motorola-Telefon. Ja, woher denn? Das muss geplant werden, das muss designt werden, das muss geprüft werden, dann muss es gebaut werden, dann muss es ausgeliefert werden. Ja, das wird noch dauern. Ja, das wird auf jeden Fall noch dauern. 18 Monate dauert sowas insgesamt. Das heißt, alle Handys, die man ganz neu gekauft, ja, zumindest bei Motorola, aber das ist bei den anderen Herstellern auch nicht anders, die wurden vor 18 Monaten geplant. Vor 18 Monaten wurden die entwickelt. Ja. Das muss man sich immer vor Augen führen. Und er hat eben jetzt erkannt, dass Motorola momentan von der Produktpalette eher zum Gähnen ist. Ja, ganz klar. Und dass eben jetzt was getan werden muss. Ich hoffe, dass die auch das gleich am Anfang schon gesehen haben. Aber das könnte hier auch ein Hinweis darauf sein, dass eben erwartet wird, dass Motorola eben ein neues Top-Gerät rausbringt, wo die Leute sagen, boah, das Ding muss ich haben. Ja. Das wäre auch sehr nützlich für Motorola, wenn sie hier den Anschluss nicht verlieren wollen, wenn sie den eigentlich nicht schon haben. Ne. Und gut, also können wir erwarten, X-Phone also noch nicht ganz vom Tisch, auch wenn sich das wiederum beim Andy Rubin nicht ganz so gut angehört. Auch Verstärkung auf anderer Front wird hier herbeigerufen, und zwar in Form von dem ehemaligen Apple Prediger Guy Kawasaki. Der ist nämlich jetzt von Google eingestellt worden als Berater für Motorola. Und damit ist er offiziell eben verstrickt in das Marketing vor allem und die Werbung von Motorola und soll fungieren als Berater, was die Entwicklung und die Implementierung von Features betrifft. Und das finde ich ein Geniestreich von Google, denn der Mann hat wie kein anderer eine Ahnung, was Benutzer wirklich wollen, weil er ist ein relativ, sag ich mal, normaler Benutzer, ist kein Ingenieur, ja, sondern ein normaler Benutzer, der weiß, was ihm selbst fehlt, ja, und auch durch seine extrem hohe Aktivität in allen Social Networks, er ist ja auch begeisterter Google Plus Nutzer, dass er eben dann weiß, was die Leute dann auch wollen, ja. Und was für Features gebraucht werden, was eben so nicht geht, was verbessert werden kann und so weiter und so weiter. Ein wirklich mutiger Schritt, ja, aber auch ein richtiger Schritt. Und da ist natürlich auch wieder sowas, wenn tatsächlich das jetzt wegen diesem Motorola X-Phone passiert ist, dann können wir noch davon ausgehen, dass es doch noch etliche Monate dauern wird, bis das X-Phone überhaupt spruchreif ist. Ja. Vielleicht liegt auch schon ja die Grundbasis von dem X-Phone da und er kommt eben und sagt, was jetzt unbedingt noch so und so anders gemacht werden sollte. Ja. Wie gesagt, beratende Funktion, er hat da keine Entscheidungsmacht, aber ich denke mal, dass sich die Leute da bei Motorola tunlichst daran halten werden, wenn eine Beratung mit Nachdruck von ihm durchgeführt wird. Das ist ja auch Sinn von einem Berater. Ja, schon braucht man den eigentlich gar nicht einzustellen. Ja, also sehr schön, dass dieser langjährige, sag ich mal, schon Social Network VIP da jetzt tatsächlich eingestellt wurde. Und es zeigt, dass man eben keine Angst hat, vor neuen Richtungen, vor frischem Blut in dem ganzen Prozess. Sehr schön. Dann gibt es noch die Woche ein Google Chrome Game. Ein Chrome Game, das, naja, also das wird so gemacht. Man spielt im Chrome Browser beispielsweise, ja, also am Computer, und mit Tablets und Smartphones kann man dann die Steuerung übernehmen für das Spiel. Das ist, ich sag's gleich, eine Art Demo. Ja, es ist ein schönes Spiel, ja, aber es ist ein Demo. Ja, ist auf lustig getrimmt und es zeigt, was möglich ist. Denn sinnvoll ist es meiner Meinung nach nicht, denn ich kann am Computer wesentlich besser Spiele steuern als am Laptop, Tablet oder am Handy. Definitiv, ja. Das ist das eigentlich, was ich immer haben möchte beim Spielen. Ich möchte eigentlich einfach nur eine Maus und eine Tastatur haben für viele Spiele auf dem Handy und auf dem Tablet. Dann wäre es so viel besser. Ja. Aber jetzt das Schlechte zu nehmen für die Spiele zu bedienen, nein! Ja. Die Leute wollen gerade ein Gamepad haben, kein Touchscreen für ein Spiel. Ja. Es sei denn natürlich, das Spiel ist für ein Touchscreen gemacht. Also, das ist halt so eine Geschichte, aber dennoch, die Demo ist natürlich phänomenal, weil sie zeigt verschiedene Sachen. Das Ganze basiert auf HTML5, ist also ein HTML5-Game, kein Flash wird benutzt. Nutzt dieses WebSockets, ja, für Echtzeit Spiel-Sync, ja, also das heißt, die Geräte werden in Echtzeit aufeinander abgestimmt, so dass es eben überhaupt erst möglich ist, mit dem Handy das so zu steuern, ja? Weil es ja da so Latenzzeiten gibt und so weiter und so weiter. Und das Ganze dann eben zeigt auch, dass eben die Verbindung Android Chrome Browser und Desktop Chrome Browser voll vorhanden ist und dass man da interaktiv und direkt auch zugreifen kann. Ja. Natürlich braucht man dann auch auf dem Handy den Chrome-Browser dazu, weil das geht natürlich nur mit dem Chrome Android und mit dem Chrome Desktop. Ja. Also Chrome-Browser auf dem Desktop. Das ist natürlich klar. Und das ist auch, sag ich mal, ein kleiner Anreiz, um eben zum Beispiel sowas wie einen Chrome-Browser zu nutzen. Ja, wenn man denn genug Speicher hat, weil immer noch ist der Chrome-Browser natürlich viel zu groß für die Handys, die eben jetzt nicht ganz aktuell sind. Ja. Und ja, das ist eben so die eine Geschichte. Und die andere ist eben Android 4.0 und höher, ja, kann man dazu nutzen. Ich möchte nicht verschweigen, dass sogar iOS 4.3 geht, also größer als 4.3. Google möchte da auch wieder mal zeigen, dass sie über den Dingen stehen, ja, und eben auch, egal was für ein Gerät man hat, mit Chrome ist man richtig. Ja. Gut, das nächste. Am 28. März werden die Unterstützer der Ouya sich sehr, sehr freuen, denn ab diesem Datum wird die Ouya ausgeliefert an die Privatkunden, die eben bestellt haben. Ja, nochmal kurz zur Info, also Ouya war ja ein Kickstarter-Projekt und die haben innerhalb von kurzer Zeit knapp 10 Millionen Dollar zusammenbekommen. 900.000 wollten sie eigentlich haben für das Projekt. Und das ist natürlich phänomenal gewesen und entsprechend war eigentlich da kaum noch ein Zweifel vorhanden, jedenfalls nicht bei mir, dass diese Ouya auch tatsächlich was wird. Und sie wurde was. Die Developers, die Entwickler haben die schon ausgeliefert bekommen. Etliche Entwicklerstudios haben schon Spiele angekündigt, auch schon Demos gezeigt sogar. Und nun ist es also soweit, die normalen Käufer bekommen ihre Ouya ab 28. März ausgeliefert und damit kann ein neues Kapitel in der Spielekonsole-Welt beginnen. Die Frage, wie, wann und wie die Spiele kommen, das werden wir dann auch wirklich noch sehen. Ich glaube, mittlerweile kann man die UJAs wieder bestellen, ja, aber dann kriegt man sie nicht am 28. März, weil mittlerweile schon ziemlich viele Bestellungen vorliegen. Auch die Unterstützer von dem Kickstarter-Projekt waren ja zahlreich. Von daher kriegen natürlich erstmal die ihre Konsole. Und so wie es auch gehört, die haben ja teilweise auch mehr bezahlt als eben die $99. Und dann gibt es auch irgendwann diese Uja zu kaufen für die, die eben nicht bei dem Kickstarter-Projekt mitgemacht haben. Sobald das möglich ist, werde ich mich wohl aufraffen müssen, um das zu tun. Ja? Allein schon, um eben das Teil mal so zu testen. Also, die Leute können sich freuen. Uja ab 28. März, wenn die ersten ausgeliefert an Privatleute. Eine kleine interessante Nachricht habe ich für die Entwickler und für die Linux-Fans. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird der das Keyline Pi auf dem Linux-Kernel 3.8 basieren. Das heißt, mit dem Kernel 3.8 ausgeliefert werden. Dabei sind natürlich wieder einige neue Funktionen mit integriert, die sich später hinaus, auch wenn sie vielleicht noch nicht beim Start von Keyline Pi drin sind, eventuell noch als sehr nützlich erweisen könnten. Und das dürfte einige Linux-Nutzer freuen. Bisher wurde der Kernel 3.4 benutzt, also bei Jelly Bean 4.2.2 ist es 3.4. Das heißt, es ist also schon ein gewisser Sprung, ja, bei dem Kernel, und da kann man eben erwarten, dass einige Sachen, die jetzt eben noch als experimental eingestuft werden, da dann eben auf den neuen Keyline Pi Handys sogar schon funktionieren werden. Ja. Vermutlich wird übrigens das Keyline Pi Android 5.0 sein, ja, aber ganz genau weiß man es nicht. Es könnte auch 4.5 beispielsweise sein, ja. Aber gucken wir mal. Ist ja gar nicht so wichtig, ja. Aber dass eben hier dieser Kernel da drunter liegt, das finde ich schön. Das heißt auch, dass ein aktueller Unterbau vorhanden ist. Und das kommt auch wieder dann zugute, wenn hier Linux wieder die vollen Android-Funktionen implementiert im Kernel. Das ist ja geplant, so dass dann theoretisch zumindest eine Android-Applikation direkt auf Linux laufen könnten, ohne den ganzen Emulator, bla bla. Das ist zwar noch ein bisschen weg, aber man muss halt solche Vorhaben dann Schritt für Schritt machen. Ein Update von Google Playbooks gab's noch. Und zwar kann man nun, oder ich sag mal so, die Inder werden sich besonders freuen, denn jetzt ist es auch in Indien verfügbar. Ja. Alle anderen dürfen sich über 90 Bugfixes freuen. 90! Ja, was das leider im Einzelnen ist, das ist mal wieder nicht ganz so aufgeführt. Ja, aber ich denke, das wird sich auf jeden Fall dann lohnen. Und es ist auch, glaube ich, ein Verpflichtungsupdate. Ich weiß nicht, ob man das danach noch nutzen kann, wenn man es nicht updatet. Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall sollte man es nach wie vor sowieso tun. Negative Nachrichten gab es jedenfalls noch nicht drüber. Und also das ist schon was. Ich meine, gibt auch noch ein paar Oberflächenänderungen, aber die verblassen ja fast schon nach diesen Bugfixes, was da unter der Haube passiert ist. Und es gibt jetzt auch ein Dropdown-Menü, bei dem man die Bibliothek filtern kann nach Typ, ja, und so weiter beispielsweise. Und also es wird immer besser. So, es sind alles so Kleinigkeiten, die sollte man dann mal eben durchgucken. Aber die Bugfixes sind dann doch schon am wichtigsten dabei. Ne? Ja, und weil wir gerade noch von Updates sprechen, ich habe das jetzt hier gar nicht in den News drin, aber im Text hier an der Seite, aber es gab ein neues Update, das ist so im Hintergrund angestoßen worden, Auf einmal ist so ein grüner Google Settings Button aufgetaucht. Der hat übrigens auch was mit Google Plus Sign-In zu tun. Darüber kann man das nämlich gut verwalten. Alle Apps, die eben Zugriff über das Google Plus Sign-Ins haben, sind dort aufgeführt und können auch wieder gelöscht werden, wenn man sagt, nö, die App, die soll jetzt keinen Zugriff mehr weiter haben, kann man das ganz einfach in dieser Google Plus Settings App löschen. Außerdem kommt man auch noch in weitere Einstellungen, die speziell Google Apps betreffen, beispielsweise Maps. Ja, da kann man dann direkt diese Settings in diesem neuen Punkt im Android-Menü aufrufen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen verwirrend, weil das dann eben die meisten Einstellungen dann doppelt sind. Ja, aber okay. Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal und bei den nächsten Versionen, vielleicht bei Keyline Pie, wird dann alles nur in diesen Settings-Bereich gelegt, Google Plus, Google Settings, ja, und es ist nicht mehr drin, den einzelnen Google Plus Apps, das wäre nämlich von riesen Vorteil, dann bräuchten die nämlich nicht in den ganzen Apps jeweils die Einstellung noch mit zu implementieren, dann wird nämlich die Gesamtgröße der Apps der einzelnen geringer, wenn man das alles nur einmal machen muss. Also, dass das vielleicht ein Keyline Pie drin ist, das könnte vielleicht auch sein, dass deswegen das Icon auch dieses Knallgrün hat, ja. Also es ist schon ein Keyline Green, ne? Ja, man weiß, ne? Darf sich doch mal auf was ausdenken. Keine Zusammenführung von Chrome und Android im Moment, das ist sicher. Ja, ich habe ja schon drüber berichtet, dass eventuell vielleicht da sowas so in der Luft schwebt, weil es gab ja hier so ein Android, so ein Chrome-Mitarbeiter von diesem Chrome OS-Team, der hat so ein chromfarbener Android-Roboter gepostet auf Google Plus, der eben in dem Eingangsbereich zu diesem Team dort ist, überdimensionaler Chrome-Roboter. Und dann haben natürlich alle gedacht, das hat was zu bedeuten. Warum steht da auf einmal ein chromfarbener Android-Roboter beim Chrome OS-Team? Hier war jetzt dann aber wieder Andrew Rubin ziemlich schnell und hat gesagt, dass da überhaupt nichts geplant ist und auch der und hat auch eben klar gemacht, dass der Post da offenbar nichts zu bedeuten hat. Ne? Und auch dieser Matthias Duarte hat dann auch gesagt, dass diese beiden Plattformen eben unterschiedliche Zwecke haben. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass der Chromebook Pixel, also das neue Chrome OS, jetzt auch mit dem Touchscreen zurechtkommt. Also die Trennung Maus-Tastatur ist Chrome und Touchscreen ist Android. Kann man so nicht mehr machen, denn jetzt ist Chrome OS auch Touchscreen. Ihr seht, woher die Gerüchte kommen. Die sind gar nicht so von der Hand zu weisen. Und ich würde es auch immer noch nicht ganz so ausschließen, dass das irgendwann passiert. Nur jetzt, also in absehbarer Zukunft, scheint es also mal vom Tisch zu sein, dass Chrome OS und Android zusammengehen, weil hier momentan auch Chrome OS schon fast mehr gepusht wird als Android. Ja, ich meine, ich habe es ja eben schon gesagt, Android muss als Marke etabliert sein. Aber wenn die Leute mehr Chrome kennen als Marke statt Android, dann brauchen sie sich nicht zu wundern, dass Samsung Angst haben müssen. Ne? Ja. Übrigens zum Thema Chromebook Pixel. Ich werde mir in absehbarer Zeit wohl keinen zulegen, weil eben der Preis relativ hoch ist. Ansonsten würde ich es natürlich tun, weil Cloud ist ja genau meine Sache. Ja. Mal sehen, vielleicht hole ich mir einen kleineren Chrome OS Notebook oder ich mache halt das, was ich schon die ganze Zeit eigentlich geplant hatte. Ein neuer Laptop mit guten Leistungsdaten und Peppermint OS drauf und gut ist. Aber da muss man mal schauen. Ich meine, so der Chromebook Pixel, das würde man ja schon in der Nase stecken, ja. Das ist richtig genial, das Teil. Technisch gut und designmäßig gut. Nur ein bisschen eckig. Aber wow, muss schon sagen. Würde ich gern haben. Damit komme ich jetzt zu den Community-Geschichten. Und zwar letzte Sendung hat ja der Thomas geschrieben wegen einem Problem, das er hatte mit dem Synchronisieren von dem Galaxy Nexus und dem Google-Konto. Und da wurde natürlich viel hier spekuliert und natürlich viele Tipps gegeben. Ich hatte ja auch was dazu gesagt noch. Und ja, dann kam mal wieder das, was man eigentlich immer zuerst vorschlagen sollte. Da hatte ich aber echt nicht mehr dran gedacht, dass das ja so oft das Problem ist. Und zwar, er hat einfach die Framework-Daten gelöscht. Und dann funktioniert das automatische Synchronisieren wieder. Aber manchmal verhaspelt sich halt das System. Und wenn man die Framework-Daten löscht, das kann man machen, indem man die Settings aufruft, ja, dann Google Framework sucht, dort reingeht und dann Daten löschen. Weil da sind halt dann Sachen drin, wenn sich da die App verhaspelt hat, ja, oder das System und da sind falsche Informationen abgelegt, dann geht da nichts mehr. Löscht man die, dann wird wieder neu diese Daten angefordert, quasi diese Dateien neu angelegt. Da kann nicht viel passieren. Ein paar Einstellungen verliert man vielleicht, aber das ist nicht ganz so schlimm. Das hat man ruckzuck wieder gemacht. Und dann funktioniert es wieder, ja. Und auch wenn ihr sonst Probleme mit verschiedenen Apps hat, dann probiert mal den Cache-Speicher zu löschen, die Daten zu löschen. Meistens reicht schon, den Cache-Speicher zu löschen. Und dann geht es auch meistens wieder. Ja, also das ist mir total entfallen. Übrigens könnte das vielleicht auch helfen für das Bluetooth-Problem, das mal hier aufgetaucht ist, ja. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Muss mal gleich schauen. Weil da gab es nämlich das Problem mit dem Bluetooth, dass sich das immer automatisch wieder, nachdem sich das ausschaltet, nicht mehr anschalten lässt. Ja. Und dann muss man das Telefon neu starten. Vielleicht hilft da auch mal, diese Framework-Daten zu löschen, ja, und speziell auch in diesen Bluetooth, da gibt's einen Eintrag, wenn man auf All geht, mit dem Bluetooth-OBEX, da vielleicht auch mal die Daten löschen und den Cache löschen, falls möglich, und dann vielleicht mal probieren, vielleicht geht's dann ja wieder. Wer war das denn jetzt mit dem Bluetooth-Problem. Bluetooth-Problem. Bluetooth-Problem. ich finde es jetzt leider nicht, aber. Doch, der Stefan war es. Der Stefan war es, genau. Ja, mit Nexus 4 und OS 4.2.2. Genau. Vielleicht auch da mal probieren. Ja, und was gibt's noch? Alter. Android-Handys weiterverwenden. Das fand ich einen sehr interessanten Beitrag, der da geschickt wurde. Von wem war das? Auch mal gucken. Denn da war in der Tat, da ist wirklich viel Potenzial drin. Und, liebe Leute, schont auch noch die Umwelt. Ja, sage ich nur. Auf jeden Fall. Der Robert hat hier diesen Beitrag geschickt und wie gesagt, den fand ich sehr, sehr interessant. Da gibt es auch eine Seite, die habe ich auch verlinkt mal. Sechs tolle Dinge, die du mit einem alten Android-Smartphone noch machen kannst, im Cashies-Blog. Ja, das mit der komischen Domain, wo ich schon mal richtig drauf reingefallen bin, stadt-bremerhaven.de. Ich weiß immer nicht, wer das schafft, dass er nicht den Grund Boden geklagt wird. Egal. Das musst du mir mal sagen, irgendwann, lieber Cashy. Zum Beispiel als Netzwerkserver, ja, als Medienserver geht es. Airplay-Soundempfänger, wir brauchen Airplay. Nee, das geht schon mal gar nicht. als Hotspot und so weiter und so weiter. Lest euch das mal durch, wirklich gut. Am besten gefällt mir allerdings hier dieses als Empfänger für Google Music und das ist in der Tat auch das, für was ich schon mein Nexus S fest eingeplant habe, wenn es ausrangiert wird als Main-Phone. Denn ihr wisst ja, Cloud ist bei mir alles, ne? Ich habe es ja heute schon mal wieder gesagt, sag's jedes Mal. Und das Problem ist, dass ich oftmals so ein bisschen Hörspiele höre. Und ja, da ist es natürlich doof, wenn ich da immer erst alles auf die SD-Karte machen muss mit meinem alten Player, den ich jetzt habe. Übrigens, das ist ein altes Windows-Smartphone, ja, das funktioniert schon seit 6 Jahren. Ja, gar nicht schlecht, gell? Und der wird dann aber auch abgelöst durch das Nexus S. Und dann wird auch, wenn auch die Hörspiele in der Cloud liegen bleiben und einfach dann abgespielt darüber. Ist eine gute Verwendungsmöglichkeit und auch ein Tablet hier zu verwenden, wenn es ausrangiert ist, als Multimedia-Sender finde ich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, ich werde mir noch ein paar Sachen ausdenken. Ich hatte jetzt in der Kürze da keine Möglichkeit, mir da was anderes noch zusätzlich auszudenken. Ja. Aber ich tue auf jeden Fall mir noch was überlegen, eine kleine Liste zusammenstellen und werde es in einer der nächsten Uncast-Episoden dann euch auch vorlesen, was ich mir so vorstelle, was man alles machen kann mit dem alten, ausrangierten Android. Dann komme ich auch schon jetzt flugs, wir haben ja schon wieder Ewigkeiten Zeit drauf, zur App der Woche. Und das ist bei mir kurz und knackig ein Spiel, wieder mal The Sandbox nennt sich das. Und was ist es? Naja, sagen wir mal, so eine Mischung zwischen Gott spielen, ja, allmächtig sein und ja, dann banale Missionen erfüllen. Ich finde es sehr, sehr gut. Man hat sehr viele Möglichkeiten. Man hat einen Freeplay-Modus, der gefällt mir am besten, ja, wo man einfach alles Mögliche machen kann mit den Sachen, die man im Hauptspiel erwirbt. Und das Hauptspiel setzt sich quasi so zusammen. Es gibt da 71 Levels. Da muss man Aufgaben lösen, bewältigen. Und dafür kriegt man dann eben Belohnungen mit den erworbenen mit dem erworbenen Mana kann man dann wieder andere Sachen kaufen, die man vielleicht für weitere Missionen braucht, etc. Und somit kommt dann eins zum anderen. Und das Gute ist, man kann eben jederzeit voll und ganz eingreifen in diese Situation. Wenn einem da auch was nicht passt, ja, dann kann man auch mal so einen Lavastrom schicken und so weiter. Ja. Das vor allem in dem Free-Modus ist das sehr, sehr lustig dann zu sehen. Ja, macht mal eine schöne, blühende, tolle, ein perfektes ökologisches Gleichgewicht. Dann lasst ihr Öl regnen und zündet das Ganze an und dann könnt ihr mal sehen, was mit diesem tollen, ausgeklügelten System dann auf einmal passiert. Und es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja. Wie gesagt, die Missionen fangen am Anfang extrem einfach an. Klar, muss die auch so sein, um eben das zu vermitteln, wie es eben weitergeht dann. Das Tutorial ist umfangreich und gut. Und dann fangen eben diese Missionen an, wo man einfach logisch überlegen muss, was muss man tun, um die entsprechende Aufgabe zu erfüllen. Ja. Beispielsweise heißt da, man muss einen Vulkan zum Ausbruch bringen. Wie könnte man das jetzt machen? Und so weiter. Dann wäre beispielsweise da auch oben auf dem See, ob das jetzt naturwissenschaftlich funktionieren würde oder nicht, spielt ja keine Rolle, ist ja ein Spiel. Macht man dann oben ein kleiner, baut man so Barrikaden, ja, mit Stein beispielsweise, dann füllt man das Ganze mit Öl, gibt ein bisschen Holz dazu und lässt dann Feuer regnen. Dann brennt sich das ganze Gemisch eben weiter runter durch, bis dann entsprechend dann der Vulkan tatsächlich dann eben ausbricht. Ja. Und so weiter und so weiter. Das sind verrückte Sachen. Dann kriegt man auch Elektrizität. Ja, man kann auch Elektrizität erzeugen. Ja, man ist ja auch allmächtig, ja. Die Macht kriegt man dann immer Stückchen für Stückchen. Und somit hat man dann gleich eine unendliche Zahl fast, ja, an Möglichkeiten, mit denen man eben ein Problem lösen kann. Es muss nicht immer die gleiche Lösung sein, ja. Aber es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, obwohl es eigentlich dann vor allem in dem Free-Modus ja relativ sinnlos ist. Aber es ist doch so, die sinnlosen Spiele, die machen doch meistens am meisten Spaß, ne? Deswegen The Sandbox, ja, als App der Woche, kostenlos gibt's das. Ich glaube, man kann auch gegen Geld irgendwie Mana kaufen, wenn ich es richtig weiß. Ich bin mir nicht ganz sicher. Möchte jetzt nichts Falsches sagen. Aber man muss es auf jeden Fall nicht. Ja. Und man kommt auch so ganz gut voran. Und wie gesagt, man kriegt ja immer wieder Belohnungen dann, wenn man das eine Level geschafft hat. Damit sind wir am Ende vom Antcast und wie immer sage ich euch die Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen oder neue Beiträge habt, selbst aufgenommen, könnt ihr mir die schicken in die Community beispielsweise, Antcast, einfach oben bei Google Plus Antcast eingeben und dann die Community auswählen. Dort ist oft eine rege Diskussion vorhanden, von anderen Hörern und auch Android-Fans, die jetzt nicht unbedingt auf den Podcast fixiert sind. Jeder kann in die Android-Ancast-Community reinkommen natürlich. Dann könnt ihr mir das auch schicken, wenn ihr es lieber direkt haben wollt. rio@thenetcast.com und alle Links und Informationen findet ihr unter ancast.thenetcast.com. Immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com. Und damit bleibt mir nichts weiter übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet eure kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss!